Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Die Wiege der Menschheit stand in Afrika, so sagt man. Von dort aus kamen unsere ganzen früheren Vorfahren und haben sich dann von da aus Afrika über alle anderen Regionen und Kontinente ausgebreitet. Das ist immer noch aktueller Stand der Forschung, aber jetzt haben Forschende festgestellt, dass im Erbgut von heutigen Afrikanern auch noch Gene drin sind, die von bisher unbekannten Vorfahren stammen müssten. Wiebke Lehnhoff ist da aus unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Ist das denn jetzt, Wiebke, so überraschend, dass man diese Spuren da gefunden hat? Denn wir haben ja vor wenigen Wochen, Anfang April, gerade noch über eine mögliche neue Frühmenschenart in Asien berichtet. Genau, über den Homo luzonensis. Da gibt es immer mal wieder größere oder kleinere neue Entdeckungen. Aber bezogen auf Afrika ist dieses Forschungsergebnis tatsächlich überraschend. Um das besser zu verstehen, vielleicht noch so ein kleiner Evolutions-Background. Also wir heute, wir gehören zum Homo sapiens, das ist der moderne Mensch. Aber es gab noch andere Spezies aus der Gattung Homo, zum Beispiel den Denisova-Menschen oder den Neandertaler. Und die haben sich früher mal mit dem modernen Menschen vermischt, sind aber eben nur entfernte Verwandte von uns und inzwischen auch ausgestorben. Und bisher dachte man, dass sich der moderne Mensch eigentlich nur außerhalb Afrikas mit anderen ausgestorbenen Populationen vermischt hat. Zwar gab es da so ein paar kleine Spuren von Neandertalern und Denisova-Menschen in Nordafrika, aber das war's. Und jetzt sagt das internationale Forscherteam eben, Moment mal, da finden sich doch noch Spuren einer weiteren ausgestorbenen Population im Erbgut heutiger Afrikaner. Und sie nennen die auch archaische Geisterpopulation. Das hört sich ja so ein bisschen gruselig an, finde ich. Ne? Wenn man aber jetzt diese ausgestorbene Population bisher überhaupt gar nicht gekannt hat, wie konnte man die denn da rausfiltern? Also das war so, das Forscherteam hat eine kleine Gruppe von Afrikanern genetisch untersucht. Die Leute waren so ausgewählt, dass sie alle 15 unterschiedlichen Populationen Afrikas repräsentiert haben und auch alle großen Sprachgruppen und Lebensstile. Und die genetischen Daten dieser Menschen, die hat das Team dann von einer künstlichen Intelligenz analysieren lassen. Das war ein Algorithmus, der nach dem Motto oder der Frage analysiert hat, durch welche Vermischungen in der Vergangenheit lässt sich die heutige Zusammensetzung des Erbguts am besten erklären. Und da kam dann raus, wenn man die genetische Vielfalt erklären will, die es heute in den afrikanischen Bevölkerungsgruppen gibt, dann muss es noch eine weitere ausgestorbene archaische Population gegeben haben, mit der sich frühe Exemplare des Homo sapiens in Afrika vermischt haben. Und das Forscherteam sagt, diese unbekannte ausgestorbene Menschenlinie, die muss sich etwa im gleichen Zeitraum vom Homo sapiens abgespalten haben, wie die Neandertaler-Linie und die Denisova-Linie. Das Ganze, sagst du, beruht auf der Genomanalyse von einer künstlichen Intelligenz. Wie verlässlich ist sowas? Ja, also darüber kann man so ein bisschen diskutieren. Einerseits kann man natürlich sagen, die KI, die kann das alles viel schneller durchrechnen und überhaupt viel mehr Daten auswerten, als Menschen das so machen könnten. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie so eine KI programmiert ist und wie sie dann aus den ganzen Daten welche Schlüsse zieht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die richtigen Schlüsse gezogen hat, die KI, was heißt das für die Evolutionsgeschichte? Also das Forscherteam schreibt im Fachmagazin Genome Biology, dass diese Entdeckung sich dann darauf auswirkt, wie das genetische Erbe außerhalb Afrikas betrachtet werden muss. Denn sie haben nochmal weitere Modelle durchgespielt, in die sie diese neue Geisterpopulation mit eingerechnet haben. Und die Ergebnisse, die zeigen demnach, dass die Genomzusammensetzung bei uns in Europa und Asien anders bewertet werden müsste, von welchen Vorfahren da wie viel im Genom drin ist, weil man eben diese bisher unbekannte ausgestorbene Menschenlinie da noch mit einbeziehen müsste. Ein internationales Forscherteam hat das Genom von Afrikanern untersucht und ist dabei auf Spuren einer bisher unbekannten Menschenart gestoßen. Die Infos dazu hatte Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.